Kundgabe 5371. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.04.1952. Stärkung des Glaubens durch Liebe wirken. Ihr stärket euch gewaltig in eurem Glauben, so ihr ein Liebeleben führet und stets darauf bedacht seid, mir und dem Nächsten zu dienen. Was ihr auch unternehmet, immer soll euch der Hilfswille treiben, immer soll die Liebe euch bestimmen und euch anregen zum Denken, Reden und Handeln. Dann tretet ihr in engste Verbindung mit mir, und die Folge davon ist ein fester und unerschütterlicher Glaube, der euer ganzes Wesen erfüllt, ein Glaube, der euch innere Ruhe und Sicherheit gibt, dass ihr in meinem Schutz steht, dass ihr als Kinder eures Vaters niemals verlassen und einsam seid, dass euch also nichts passieren kann als das, was ich gut halte für euch. Es muss die Liebe in euch vertieft werden, auf dass euer Glaube stärker werde. Ihr müsset eurem Mitmenschen helfen und ihn beglücken wollen. Ihr müsset Leiden lindern und Not verringern. Ihr müsset mit Rat und Tat ihm beistehen wollen und euch dessen entäußern, was ihm mangelt, wenn dadurch die Not verringert wird. Ihr müsset geistig ihm beistehen, seiner Seele verhelfen zum Glauben, ihm durch Liebeswirken ein gutes Beispiel geben. Ihr müsset ihn belehren und euch seiner annehmen, so er schwachen Glaubens ist und mich nicht recht erkennet. Ihr müsset alles tun, was ihr wünschet, dass euch geschehe in gleicher Not. Und ihr selbst werdet dadurch den größten Segen haben, denn ihr zündet dadurch ein Licht an in euch, das nun erstrahlet auf alle, die euch umgeben. Ihr werdet euren Mitmenschen die Kraft eines starken Glaubens beweisen können. Ihr werdet großes Vermögen als Folge der Liebe und des aus ihr hervorgehenden Glaubens. Es gibt dann für euch weder Kraftlosigkeit noch Angst, weder Sorgen noch bange Fragen. Ihr fühlet euch in mir geborgen, weil ich sein muss, wo Liebe ist und meine Nähe euch Ruhe und Sicherheit gibt. Lasset nicht nach im Liebe wirken, gebet und beglücket und lasset euch dann von mir beglücken, der euch alles gibt und euch nichts versaget, so ihr nur glaubet. Amen.